Kundgabe 3420. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.01.1945. Rückschlag. Gott gebietet Halt. Ein unvergleichliches Geschehen wird eine Änderung der Notlage herbeiführen. Denn es wird der irdische Kampf dadurch beendet werden, um jedoch eine neue Epoche einzuleiten, die nicht weniger leidvoll sein wird. Denn um das Erdenleid von der Menschheit abzuwenden, müssten sie sich ernsthaft wandeln. Doch den Willen dazu bringen sie nicht auf. Es ist ein gewaltiger Rückschlag zu erwarten, ein Ereignis, das völlig unerwartet kommt und das ungeheuer folgenschwer sich auswirkt. Es wird sich keine Macht eines vermeintlichen Sieges erfreuen. Es wird auch keine klare Entscheidung zustande kommen in dem Ringen der Völker gegeneinander, sondern es wird eine Lösung erfolgen von dritter Seite. Gott selbst wird das letzte Wort sprechen in diesem Kampf, der allein irdische Ziele zum Anlass hatte. Gott wird die Pläne der Menschen zunichte machen und seinen Willen in Aktion treten lassen. Es ist aber zuvor noch eine harte Prüfung nötig. Es muss der Kampf noch einen Höhepunkt erreichen, der fast unmöglich erscheint, der aber von ganz kurzer Dauer ist, jedoch die Verworfenheit der Menschen so recht erkennbar werden lässt. Dann greifet die Hand Gottes ein und sie gebietet Einhalt. Es wird eine Not beendet, doch sehr bald abgelöst von einer anderen Not, die nicht weniger die Menschen bedrücken wird, weil die erste keine Erfolge gezeitigt hat. Die Menschen selbst sind die Urheber allen Leides, das über sie kommt, denn sie bessern sich nicht, wenngleich sie immer und immer wieder gemahnt und gewarnet werden. Doch sein Wille geschieht, und nicht menschlicher Wille bestimmt den Verlauf eines Geschehens, wenngleich menschlicher Wille es veranlasst hat. Und darum kann der Plan der Menschen noch so sorgsam ausgearbeitet sein. So er dem göttlichen Plan nicht entspricht, wird er nicht zur Ausführung kommen können. Gott wird ihn korrigieren, und die Menschen werden handeln müssen nach seinem Willen. Und es sind die Menschen nun am Ende ihres Wirkens, denn den weiteren Verlauf bestimmt Gott selbst, wenngleich die Menschen ihn angebahnt zu haben glauben. Gottes Wille ist entscheidend, und er wird in Kürze erkennbar werden, weil eine neue Kampfzeit ihren Anfang nimmt, die nicht irdische, sondern geistige Ziele zum Anlass hat. Amen.